Ich habe aber gewiss nichts Übles vor mit ihm, Herr Spund. Wenn ich schon sage, nein. Ich tue ja nur das, was mir der Braumeister gesagt hat. Denn das ist der einzige Mann, der auf meinen Geist Einfluss hat. Und was hat denn der gesagt? Er hat gesagt, was haben sie davon, weil sie ihnen von Jugend auf nicht um ihn umgeschaut haben. Jetzt geht er durch, macht der Familie vielleicht Schand und Spott in der Welt. Darum bin ich ihm noch. Und wollen ihn etwa gut einsperren lassen? Ich? Ach, für mein Leben gern. Aber der Braumeister hat gesagt, das wäre auch eine Schand für die Familie. Gängen sie auf dem leiblichen Vettern so bös. Oh, es kann einem ein leiblicher Vetter in der Söz wieder sein, wenn er rote Haare hat. Ist das denn ein Verbrechen? Rote Haare zeigen immer von einem fuchsigen Gemüt, von einem hinterlistigen. Und dann verschandelt er ja die ganze Freundschaft. Es sind freilich schon alle tot, bis auf mich. Aber wie sie waren in unserer Familie, haben wir alle braune Haare gehabt. Lauter dunkle Köpfe. Kein lichter Kopf zu finden, soweit die Freundschaft reicht. Und der Bub untersteht sich und kommt rotschellert auf die Welt. Deswegen sollen wir aber einen Verwandten nicht darben lassen, wenn man anders selber was hat. Was ich hab, verdanke ich bloß meinem Verstand. Und haben Sie wirklich was? Na, ich hoffe. Meine Eltern haben mir keinen Kreuzer hinterlassen. Ich war bloß auf meinen Verstand beschränkt. Das ist eine kuriose Beschränkung, das. Ich glaub's, aber... Ja, da ist nachher eine Gurl gestorben, hat mir 10.000 Gulden vermacht. Denke ich mir, wenn jetzt noch ein paar sterberten von der Freundschaft, nachher könnt's es tun. Richtig, 4 Wochen drauf stirbt ein Vetter, vermacht mir 30.000 Gulden. Ja. Den nächsten Sommer steht ein Vetter am kalten Fieber ab, ich erb 20.000 Gulden. Gleich den Winter drauf schnappt eine Mama am hitzigen Fieber auf und hinterlässt mir 40.000 Gulden. Ein paar Jahre drauf noch eine Mama und dann wieder eine Gurl. Alles, wie ich mir's denkt hab. No, und dann in der Lotterie habe ich auch 18.000 Gulden gewonnen. Ist das auch noch? Ja, na, man muss nicht glauben, mit den Erben allein ist es schon abgetan. Man muss was anderes auch versuchen. Kurzum, ich kann sagen, was ich hab, das hab ich durch meinen Verstand. So gescheit wird der Musiditus wohl auch sein, dass er ihnen beerbt, wenn sie einmal sterben. Mir hat einmal ein gescheiter Mensch gesagt, ich kann gar nicht sterben. Warum hat er nicht gesagt? Es war zwar offenbar nur eine Schmeichelei, aber wenn es einmal der Fall ist, da werde ich schon Leute nach meinem Gusto finden für mein Vermögen. Ich könnt das nicht brauchen, dass mir ein Rotkupfer da die Schand antut und erweist mir die letzte Ehre. Also tun Sie weder jetzt noch nach Ihrem Tod was für den armen Musiditus? Ich tue das, was der Braumeister gesagt hat. Ich kaufe meine Offizien in der Stadt, das bin ich der verstorbenen Freundschaft schuldig. Dann gebe ich ihm ein paar tausend Gulden, dass er da steht als ordentlicher Mann. Dann sage ich ihm noch ein paar Grobheiten wegen der roten Haare. Und dann darf er sich nicht mehr vor mir blicken lassen. Also machen Sie ihn doch vermöglich und glücklich. Ich tue das, was der Braumeister gesagt hat. Ich freue mich drüber. Und wenn er nicht mehr arm ist, ist er ja erst ganz für mich verloren. Mir hat er ja so nichts wollen. Und alles, was ist er denn im Schloss? Das weiß ich nicht. Aber bordiert ist er vom Kopf bis zum Fuß voll goldener Borden. Das ist eine Livree. Ja. Oh, Schandfleck meiner Familie. Der Neveu eines Bierversüberers. Voll goldene Borden. Ja, aber ich pariere, die ganze Freundschaft hat sich umgekehrt im Grab. Skandal ohne Gleichen. Führ sie mich geschwind hinauf, ich bettle ihn heraus aus der Livree. Nur geschwind, ich hab keine Ruhe, bis die Schmach getilgt ist und meine Freundschaft wieder da liegt im Grab, wie sich's gehört. Aber lassen Sie ihn nur vorwärts, so vorwärts, hab ich gesagt, leichter voran, los! Ja, ja, ja.